Schönen guten Tag, hallo, die Weltraumaffen. Heute an einem Samstag, 18 Uhr, zu ungewohnter Sendezahlen. Wir haben uns hier heute eingefunden, um Frieden in den Mittleren Osten zu bringen. Israel, Palästina und Königreich Jerusalem. Wir sind heute mit einem Gast da, vorpolitisch, den ich sehr recht herzlich willkommen heiße. Und ja, damit vorpolitisch, möchtest du dich vorstellen? Ja, sicher, gerne. Hi. Genau, Sepp heiße ich. Vorpolitisch ist der Kanalname. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und Co. Da führe ich einerseits Interviews mit interessanten Buchautoren. Oft geht es ums Thema Philosophie. Und inzwischen habe ich auch einen YouTube-Kanal. Der ist noch nicht so riesig groß. Grenze 100 Follower oder so hat er, glaube ich, heute. Könnt ihr gerne suchen. Folgt mir rein, egal ob YouTube oder Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Heute, reden wir über den Nahostkonflikt. Vielleicht noch ein Wort dazu, wo meine Expertise liegt und wo nicht. Da ist es ja schon auf dem Screen. Ihr seht es, mein Buch im Namen Allahs. Also meine Expertise liegt nicht im Nahostkonflikt Israel-Palästina per se, aber ich habe zum Thema Islamismus und gewaltsamer Islamismus geforscht und auch dieses Buch geschrieben, das ihr da seht, 2012 im Peter Lang Verlag erschienen als wissenschaftliche Forschungsreihe. Und soweit erstmal als Einstieg von mir. Ja, sehr schön. Also ich sage nochmal das Buch im Namen Allahs, Gewaltrechtfertigungsstrategien islamischer Fundamentalisten aus westlicher Perspektive. Und westliche Perspektive ist auch ein ganz guter Punkt. Es gibt die Theorie, dass in verschiedenen Zivilisationen verschiedene Emotionen dominant sind. Und im Westen ist es halt Guilt, also Schuld. Und im Mittleren Osten ist es verstärkt, auch in China zum Beispiel, ist es halt Pride, also Stolz. Und wenn man sich die Berichterstattung anschaut über die Anschläge, die wir jetzt gesehen haben in Israel, dann ist mir aufgefallen, dass einfach in gewissen Kulturkreisen Stärke wahrgenommen wird von den Anschlägen, ohne dass man dort die Menschlichkeit im Blick hat und dass man das einfach nur als kraftvolle Aktion wahrnimmt. Und die Einordnung für manche einfach gar nicht stattfindet, dass es eben Zivilisten waren, die also vornehmlich ins Auge genommen worden sind. Und dass es keine Militäranlagen waren oder Regierungsgebäude, wo natürlich auch Menschen sterben. Menschen, die beim Staat arbeiten, sind auch Menschen, sage ich als Libertärer. Ja, also es war eine Anschlagsserie, die bisher über 1300 Menschen das Leben gekostet hat. Und 100 sind immer noch gekidnappt. Bei mir war es sogar so, ich habe am Samstag gedacht, weil ich habe mich da eher auf die Citizen Journalists mal verlassen und habe nicht ganz so gut recherchiert am Anfang, wie ich das sonst tue, und habe gar nicht mitbekommen, dass tatsächlich das länger anhält und dass sie auch noch in den Tagen danach gekämpft haben und dass das tatsächlich deutlich größer war, wie das am Anfang ausgesehen hat. Also ich fand die Informationslage, die war ziemlich chaotisch am Anfang. Und selbst ich mit relativ viel Erfahrung, den einen oder anderen Podcast auch zu Terroranschlägen in der Vergangenheit, selbst ich war da sozusagen ein Stück weit überfordert und es war für mich einfach aufgrund der Größe von den Anschlägen eine neue Dimension, weil wenn du das auf die Gesellschaft hochrechnest, jetzt auf die Amerikaner und mit 9-11 vergleichen würdest, war das ein größerer Anschlag in Proportionalität von getöteten Menschen auf Gesamtbevölkerung wie 9-11. Und so große Anschläge sind halt erstmal auch ein Momentum, was du als Terrororganisation überhaupt haben musst. Was ein Haufen Logistik, du musst die Leute ausbilden, du musst die Waffen organisieren, du musst auch dafür sorgen, dass nichts rausliegt. Und Israel ist eigentlich eine Intelligence-Superpower. Also die sind regional ziemlich stark in Sachen Geheimdienste und Übersicht. Und wurden eigentlich immer als Goldstandard gesehen in Sachen Sicherheitspolitik und hochmoderner Zaun, der eine Dreiviertelmilliarde Dollar gekostet hat. Und der wurde einfach überrannt mit Bulldozern, relativ simpel. Und es wurden, was, letzte Zahl, die ich hatte, 3.500, die wurde dann auf 5.000 Raketen hochgerechnet. Wobei man bei den Raketen, die geschossen werden, auch dazu sagen muss, es sind keine wirklich modernen Raketen. Also die fallen dann irgendwo runter und das ist halt nicht, die Trefferquote ist nicht ganz so hoch. Also und ja, relativ schnell in den sozialen Medien hat es dann auch angefangen, dass ja, man, wie man versucht, es einzuordnen oder zu interpretieren. Und was ich halt gesehen habe, ist, dass sehr viel von dem, was man sonst als Citizen Journalists nimmt, die einen relativ guten Job machen, sich bei dem Konflikt überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also ziemlich viele Menschen, die ich zum Beispiel geschätzt habe für Kritik während Corona an übergreifenden Maßnahmen, die haben einfach nur auf blind gestellt gesagt, ja, das ist eine neue Propagandaschlacht, die lügen alle wieder, the new current thing. Jetzt unterstützt du nicht mehr Ukraine, sondern die Israelis und davor war es Corona und da muss ich halt auch sagen, so einfach ist es von der Einordnung nicht. Also vieles, was an der Kritik her im Raum steht an Israel, sind halt wirklich Propaganda-Worthülsen, die halt so einfach nicht stimmen. Und darf ich an der Stelle vielleicht gleich mal einhaken, ne? Klar. Weil du es ja schon gesagt hast, zwei Punkte vielleicht zur Ergänzung. Also das eine ist die Intelligence. Da ist es halt notorisch schwierig, in diese islamistischen Strukturen reinzukommen, weil die halt oft auch noch überlagert sind mit irgendwelchen Stammes- oder ähnlichen Strukturen. Insofern auch der Goldstandard ist halt manchmal nicht gut genug. Und wenn man eben sowas sehr klein hält, im sehr kleinen Kreis, dann kann das eben durchaus auch passieren, dass selbst der israelische Geheimdienst dann da versagt und das tatsächlich nicht mitbekommen hat. Denn es gab ja dieses False-Flag-Narrativ oder dieses Verschwörungstheorien wie bei 9/11. Man hätte das gewusst und hat es passieren lassen. Also das glaube ich alles überhaupt nicht, sondern da hat jemand sehr clandestin, sehr vorsichtig gearbeitet. Und auch Geheimdienste machen halt mal Fehler, deswegen vielleicht sollten wir das einfach mal betonen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil die Geheimdienste, das ist was, was viele nicht wissen, Geheimdienste arbeiten auch immer nur mit Prozentsätzen. Also im Sinne von, dass die Analyse so und so wahrscheinlich ist es, dass es passieren könnte und ein Geheimdienst kann nie total sein und alles im Blick haben und diese Idee, dass man das dann gewusst hat und hat passieren lassen, ich verstehe zwar, warum das beliebt ist, dass man das in die Welt setzt, weil es sich halt spannend anhört, aber es ist halt nicht unbedingt kongruent mit dem, wie Geheimdienste arbeiten, weil die können auch nicht alles abwehren. Also ein anderes Beispiel da ist vielleicht auch, dass die Sowjetologen in den 80ern, die hatten auch alle nicht den Zerfall von der Sowjetunion im Blick. Also das hat alle mit Überraschung getroffen. Also sowas passiert bei Geheimdiensten einfach. Also genau. Und das Zweite, was ich an der Stelle vielleicht gleich noch einwerfen wollte, weil du ja vorhin gesagt hast, dieses, wie du gesagt hast, Bewusstsein um die Tatsache, dass das Zivilisten sind. Ich glaube, da sind wir halt schon mittendrin in diesem Konflikt, der ja nun schon seit Jahrzehnten geht, also länger als ich alt bin, dass eben die Wahrnehmung der Hamas diese Unterscheidung gar nicht machen kann zwischen Zivilisten und Nicht-Zivilisten. Also das ist eine westliche Perspektive, ja, dass wir zwischen Kombatanten und Nicht-Kombatanten unterscheiden. Denn für die Hamas sind das alles Siedler und Besatzer. Also für die Hamas sind das legitime Ziele bis zum Baby rein, weil die durch ihr Dasein laut Erzählung Hamas Beteiligte sind. Ja. Also alleine da muss man schon aufpassen, dass man nicht die westliche und die Hamas-Perspektive irgendwie so durcheinander wühlt. Denn das habe ich in meinem Buch auch rausgearbeitet. Die sind ja auch nicht blöd, die Islamisten. Ja? Also sie nutzen sehr, sehr unterschiedliche Sprache, je nachdem, wen sie als ihr Publikum erkennen. Ja, wenn sie Meldungen auf Englisch rausgeben, die an die westliche Welt gerichtet sind, ja, dann sprechen die ganz anders, als wenn sie was auf Arabisch veröffentlichen. Und da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da eben nicht dieser Propaganda dann auch auf den Leim geht, weil man sagt, oh, guck, die sagen doch, dass es ihnen irgendwie um Zivilisten geht. Ja, das tun sie vielleicht in der englischsprachigen Mitteilung. Wenn es dann aber auf Arabisch an ihre eigenen Leute geht, sieht es dann ganz anders aus. Ja, das ist ja auch mit Al Jazeera. Die haben ja auch für die westlichen Audiences haben sie ja auch eine ganz andere Berichterstattung wie zu Hause. Also auf der einen Seite Black Lives Matters hochhalten und zu Hause in manchen arabischen Staaten, dass es mit Entrechtung um Schwarze nicht so gut bestellt. Also ja, ist aber ein wichtiger Punkt, dass du da ansprichst. Das wird immer ganz gern vergessen, dass halt ein zivilisatorischer Unterschied in der Wahrnehmung, der existiert einfach und der ist anders. Und ich bin da immer erinnert an Robert Anton Wilson mit seinem Reality Tunnel, das ist ein philosophisches Konzept, dass du einfach, egal wo du zur Welt kommst, dass du halt deine Prägungen hast, wie du aufwächst, wie du die Umgebung wahrnimmst. Und wenn dann im Fall von der Hamas halt in den Schulbüchern bereits eine Freund-Feind-Demarkationslinie gezeichnet wird und du Cartoon-Figuren hast im Fernsehen, die tot den Juden rufen, dann ist es auch nicht so einfach, da sich, ja, wie soll ich sagen, selbstbestimmt zu organisieren, dass man einen Konflikt meidet oder nicht eben halt umarmt und voll wahrnimmt. Weil was mir aufgefallen ist, dass halt innerhalb der palästinensischen Reihen oder zumindest in den lautesten Stimmen, die ich wahrgenommen habe, das halt überhaupt nicht als negativ bezeichnet oder wahrgenommen wird. Und es ist halt ja traurig, da ja Terror immer darauf beruht, dass man die Macht des Staates gegen ihn verwendet. Und es ist eine Taktik von Schwächeren, bei denen versucht wird, eine Überreaktion vom Staat halt zu provozieren. Und der Zusammenhang zwischen den Attentaten und dann der Reaktion von Israel, dass es sich eben Ziele vornehmen, der wird halt auch selten gezogen, zumindest von dem, was ich auf Social Media wahrgenommen habe. Und ich meine, gut, die Google-Übersetzung auf Twitter oder auf X ist jetzt auch nicht die beste, aber es ist halt irgendwo, ja, einfach der nackte, rohe, menschliche Konflikt von Krieg und territorialen Abstecken von, ja, im Fall der Palästinenser eigentlich sogar einer relativ künstlichen Identität, die auch mitunter im Zweiten Weltkrieg auch vom KGB mit auch gepusht wurde, weil man in Israel eben, also in Israel und Palästina, eine starke Internationalisierung des Konfliktes auch hat. Man hat jetzt auch wieder über Russland mit Dugin, der hat sich auch zu Wort gemeldet, und die Chinesen, die haben sich jetzt auch für die Palästinenser stark gemacht. Und innerhalb von China in Weibo, natürlich sind die sozialen Medien in China zensiert, etc. pp. Aber es war halt schon interessant, dass in dieser künstlichen Öffentlichkeit eben sehr viel Sympathie für die Palästinenser vorhanden war. Und Juden haben sich schon 1850 versucht, in Israel anzusiedeln und haben damals ziemlich überteuert auch schon, ja, eben sich Land und Gut erkauft, und die Anstrengung vom Zionismus, das war eben auch immer stets ein Abwehreffekt von den Juden als Kollektiv von Pogromen und Unruhen, wo sie eben zu Zielscheibe geworden sind von Gastgebernationen, wo sie sich angesiedelt haben. Und ja, da steckt halt mehr dahinter. Also es ist halt nicht ein Konflikt, der über ein paar Jahre entstanden ist, sondern man kann locker 75 Jahre sagen, und es geht eigentlich sogar noch weiter ins 18. Jahrhundert. Also und länger, wenn ich da wieder einhaken darf. Also Vielleicht bleiben wir mal so ein bisschen bei der Geschichte. Ne? Also da muss man ja schon sehr viel aufräumen und sehr viel Differenzierung zulassen. Ja? Denn ich meine, eine Sache, die man nicht machen darf, ist, man darf die Geschichte Palästinas oder der Palästinenser oder Israels jetzt nicht nationalstaatlich denken. Denn die Erzählung, die, sage ich mal so, die Hamas erzählt, die viele Leute im Kopf haben, die viele Menschen glauben, ist ja die, irgendwann, ne, so Jesus-Zeit, gab es irgendwie Juden und dann sind die alle von den Römern vertrieben worden. Dann waren die alle weg, haben sich in alle Welt verstreut. Und die Araber, Palästinenser, die haben da halt glücklich und zufrieden gelebt. Bis dann eben mit dem Zionismus die Juden wiederkamen und dann die armen Araber vertrieben haben als Invasoren quasi. Das ist ja so ein bisschen die Geschichte, die jeder im Kopf hat, wenn er an Israel denkt, ja. Der Siedlerstaat Israel, der Apartheidstaat Israel. Aber so einfach ist es ja nicht. Also es haben ja Juden durchgängig im Nahen Osten gelebt. Ja. Also sicher haben die sich irgendwann zerstreut, als die Römer eben damals den Staat Judäa gebrochen haben und mit dem Massaker in Masada und so weiter und so fort. Aber das Judentum ist ja nie aus dem Mittleren Osten verschwunden. Das heißt also, wenn wir so um die Zeit 1850 bis 1900 gucken, dann war in dem, was heute Israel ist, immer ungefähr ein Drittel der Bevölkerung auch jüdisch. Das heißt, ja. Das war eine, ich habe dann ein schönes Vergleich gelesen, das war ein Salat, hat irgendjemand gesagt, ja. Ne? Wie so ein Salat, da hast du Stückchen an Tomaten und irgendwie hast du Salatblätter und Zwiebeln und die werden halt dann so durcheinander gerührt. Das heißt, da war irgendwie ein jüdisches dominiertes Dorf und dann war dort irgendwie ein muslimisch-arabisch dominiertes Dorf, dann gab es noch christliche Gemeinschaften und die waren da halt alle so verstreut und versprenkelt in diesem Landstrich. Aber die waren immer da, also es war nie so, als wären die alle weggekommen, weg gewesen und kommen jetzt wieder, sondern der Kern war, dass sich da halt eine Identität ausgebildet hat, die einerseits gesagt hat, die Juden brauchen ihren Nationalstaat. Ich meine, das ist ja ein modernes westliches Konzept, der Nationalstaat. Und den halt im Heiligen Land haben wollten. Ne? Diese Ansprüche, die man dann halt aus der Bibel oder sonst wo ableitet oder der Tora, was ja auch irgendwie höchst gefährlich ist, so rein identitätstechnisch. Und daher kommt dann natürlich schon der Konflikt, dass natürlich auch die Araber in der Zeit angefangen haben, nationalstaatlich zu denken, weil das Osmanische Reich zerbrochen ist. Und im Prinzip ist das Problem, dass da eine westliche Idee, nämlich die nationalstaatliche Idee, auf einen Raum getroffen ist, der halt wild durchmischt war und für so eine Idee überhaupt nicht geeignet. Ja, vor allem auch während dem Osmanischen Reich, das wird auch immer ganz gern vergessen. Das heißt immer, ja, der Westen, der hat die Grenzlinien gezogen und deswegen herrscht da überall Unruhe und Krieg und Krise. Die Osmanen, die haben halt auch relativ stark durchregiert und solche Konflikte ganz gern auch geschürt nach Conquer und Divide, also nach Teile und Herrsche, damit sie als von weiter weg her ihre Macht projizieren konnten. Das ist auch was ich viele Jahre immer selber gedacht habe, so, oh ja, der böse Westen, deswegen vertragen die sich dort nicht. Und die Gebiete eben, in dem das Osmanische Reich aktiv war, wurden halt ja eben so aufgeteilt, dass man einfacher herrschen kann und ethnische Konflikte halt speziell auch geschürt worden sind, damit eben die Fremdnation nicht nach Hause geschickt wird. Also und regional, also 1800 rum, war es auch so, dass das für Christen war es noch einfacher, sich in der Region niederzulassen, wie für Juden. Da hattest du mehr Gesetze, die einfach diskriminierend wirken. Und wir sind im Westen das da gewohnt, dass man eben vorm Gesetz gleich ist. Und innerhalb des Islams gibt es halt auch ganz klare Regeln, wie eben die Infidels ja, ausgehalten werden. Da darf man dann spezielle Steuern zahlen und hat einfach etwas weniger Rechte. Also. Aber auch hier, ne? Also auch hier vorsichtig sein, denn natürlich gab es das bei uns auch, ja. Also ich bin ja, ich sitze ja hier in Hamburg, ja, und hier in Hamburg gibt es die große Freiheit, wo man schön feiern gehen kann. Und das heißt deswegen große Freiheit, weil eben bis weit ins, jetzt muss ich lügen, 1750er Jahre, 1800 vielleicht sogar, zum Beispiel in der protestantischen Stadt Hamburg sich nicht einfach zum Beispiel Katholiken niederlassen durften. Und wer sie kennt, die große Freiheit, der hat sich vielleicht gefragt, warum da mitten auf dem Kiez, mitten im Nuttenviertel eine katholische Kirche steht. Und der Grund ist halt ganz einfach. Die Katholiken durften halt nur da bauen, wo man es ihnen erlaubt hat. Und das war halt da, wo die große Freiheit geherrscht hat. Ja, also ich wäre da mal ein bisschen vorsichtig mit diesem Wir, die und zivilisatorisch, als ob das irgendwie Fortschritt wäre, sondern Menschen sind Menschen und die machen sehr viel Schweinereien und zwar immer und überall. Ja, das stimmt. Also ja, dem gebe ich recht, weil ja, es artet ja in atheistischen Kreisen dann ja auch ganz gern aus, dass man sich ein bisschen zu sehr auf die Islamkritik versteift. Also, dass man auch bedenken muss, dass in Sachen Terroranschlägen die Hauptopfer von Terroranschlägen, vom muslimischen Terror, sind immer noch Muslime selber. Also wenn ich mir Irak angeguckt habe, wie Bagdad eigentlich komplett übersät ist mit Anschlägen, also in der Vergangenheit, ist es auch so, dass zwar ja, es starke Abneigung auch gegen Juden gibt, aber die hauptsächlichen Probleme vom Islam sind halt immer noch innerhalb vom Islam in den jeweiligen Gebieten. Also ja, wir könnten jetzt auch langsam zur ersten Quelle, zweiten Quelle kommen. Die Palästina-Irrtümer. Ich habe mir den Artikel rausgesucht, weil der hat sehr vieles angesprochen, was ich halt in Social Media gesehen habe, was halt irgendwie weggefallen ist. Dass zum Beispiel die UNRWA, also die Organisation, die sich um Flüchtlinge kümmert in Palästina, dass die eine temporäre Organisation ist, die alle paar Jahre verlängert wird und dass der Flüchtlingsstatus auch nicht aufgegeben werden kann, sondern dass man sich darum bemüht, dass man eben auch, wenn man Kinder bekommt, dass die weiterhin Flüchtlinge sind. Und da ist halt, ja, ist man bemüht, dass man die Ansiedlung der Flüchtlinge nicht in einem anderen Gebiet sozusagen nimmt als Anlass, den Flüchtlingsstatus abzugeben, sondern dass man halt die Zahl halt künstlich oben hält. Und von dieser Flüchtlingsmission werden halt zum Teil auch mit Gelder an Hamas-Glieder, Mitglieder bezahlt, die dann einen Doppeljob haben, wo ich mich dann auch frage, so ja, indirekt Geld über die UN, die halt dann dorthin fließt, wo es halt eigentlich nicht hin soll. Aber wenn du Unterstützung gibst als Fremdnation in den Krisengebiet, ist es natürlich immer so, dass wenn du dich um egal was kümmerst finanziell, dass es natürlich lokal Geld freigibt für andere Zwecke. Also und der Achse des Guten Artikel, der ich fand ihn halt ganz gut, wenn man mit dem Thema nicht so gut vertraut ist, räumt er mit vielen Sachen auf, die man missverstehen kann oder die wichtig sind, dass man sie in der Öffentlichkeit gerade stellt. Ich meine, Können wir mal runterscrollen? Können wir mal gucken, was da so an Irrtümern denn überhaupt da aufgeführt wird? Ich meine, das ist ja, das ist keine Volksbeschreibung, das hatten wir ja vorher schon. Also genau. Dass die Geschichte natürlich verworren ist, dass es einen Teilungsplan gab, das kann dann jeder nachlesen. Ich weiß nicht, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch mit der Geschichte aus dem Kopf raus nicht fit genug. Aber das Entscheidende ist ja vielleicht, wenn wir, wenn wir drüber nachdenken, weil du ja gesagt hast, ne, also die Strategie von Hamas als Terrororganisation. Ich meine, die ist ja 1988 gegründet, also relativ spät. Da lief der Konflikt ja auch schon ziemlich lange. Und da gibt's auch ein paar Eigenheiten, die halt sehr interessant sind. Ne? Also es geht um Judenhass, steht da ja zum Beispiel gerade als Überschrift. Und der ist halt zum Beispiel in der Charta von 1988, die kann man auch online finden, halt ganz eindeutig rauszulesen. Und da kommt halt schon der erste Punkt, ne? Also Krieg ist scheiße und Zivilbevölkerung muss in bewaffneten Konflikten immer leiden und das findet vermutlich kein Mensch gut. Aber ja, was will man dann machen, ne? Also das ist ja die große Frage, die sich stellt. Wenn man die Strategie der Hamas kennt und die ist Terror, weil sie die schwächere Partei sind, wie du vorhin schon sagtest, das Ziel der Hamas ist es, Israel zu Gegenschlägen und zu überzogenen Gegenschlägen zu verleiten, um dann eben ja Bilder zu produzieren, die wiederum zur Unterstützung der Hamas genutzt werden können. Und die große Frage ist halt, wie willst du mit sowas umgehen? Denn in der Charta der Hamas ist völlig klar erklärt, dass erst wenn der letzte Jude dieses Gebiet Palästina verlassen hat, dann ist das Ziel der Hamas erfüllt. Das heißt, mit so jemand kann man nicht verhandeln. Also da stellt sich die Frage, wie willst du mit jemandem verhandeln, der dich sprichwörtlich von der Landkarte tilgen will? Und da sind wir halt bei so Problemen mit so Siedlungsgebieten. Ne? Also ich meine, das ist ja, sag ich mal, in Amerika, Kanada, Australien nicht groß anders. Leute, die dort geboren sind, seit Generationen dort wohnen. Es wird ja immer so getan, als könnte man die naive Kindermoral, ja, der hat dem sein Spielzeug weggenommen, gibt's ihm doch wieder, als könnte man das auf Volksgemeinschaften und Stämme und ähnliche Großkonstrukte übertragen. Und das geht halt nicht so ohne weiteres, ne? Ja, das geht auch nicht. Also da habe ich auch ein relativ gutes Zitat, Fourth Generation Warfare Handbook, William S. Lind. This is why Northern Ireland British troops were not allowed to return fire unless they were actually taking casualties. The Israeli military historian Martin von Krefeld argues the one reason for the British army did not lose in Northern Ireland is that they accepted more casualties than it inflicted. Das Buch, also aus dem ich gerade zitiert habe, das beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung von Kriegsführung, dass eben weniger große Armeen auf dem Schlachtfeld stehen, sondern dass du eben Terrorzellen hast oder Unabhängigkeitsbewegungen und dass Ökonomie und politische Kriegsführung zum Einsatz kommen und dass es auch, dass es nicht kinetische stärker wird, also dass man statt Bomben zu werfen eher eine Propagandaschlacht kämpft und weniger Bomben wirft. Und ich fand halt seine Expertise oder das Zitat ganz interessant, weil Das Gefährliche an dem Konflikt in der Region ist halt, dass Israel deutlich stärker ist wie auch die umliegenden Länder. Natürlich, wenn alle miteinander angreifen, so wie beim Sechstagekrieg, ist es unvorteilhaft, aber Israel ist in seiner stärksten Position, seitdem es Israel gibt heutzutage. Die haben moderne Waffen, die haben gut ausgebildetes Militär, die haben guten Einfluss auch in den USA. Die Israelis können sich da auf die Schulter klopfen. Und die Problematik ist aber nur, dass eben diese Übermacht, dass nicht zu Kopf steigt. Weil die Bilder, die jetzt auch in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar noch Wochen oder Monate produziert werden, die können halt das Bild von Israel oder das, ja, wie es wahrgenommen wird, nochmal stark kippen. Und vor etwa 10 Jahren hatte Israel auch international weniger Ansehen, während einer Zeit, wo die Hamas auffällig geworden ist mit halt starken Propagandalügen, die halt zum Teil absolut überzogen waren, die aber trotzdem in die Weltpresse durchgesickert sind. Also öfters. Also das passiert öfters, wie man denkt. Und die Quelle, die der Chris jetzt eingeblendet hat, das ist eine Webseite, die entstanden ist, als Russland sich die Krim unter den Nagel gerissen hat. Und diese Seite bevorzuge ich sehr stark gegenüber dem Social Media, was man sieht, weil man versucht, mit den Geotags lokal vor Ort die Ereignisse einzufangen. Und die Timeline, die du auch auf Twitter siehst, die ist halt von so einem geopolitischen Osnet-Tool einfach, läuft einfach Twitter den Algo den Rang ab. Also und Osnet heißt Open Source Intelligence. Und das ist einfach... ja, das Bild, was man in den Medien vermittelt bekommt, war für diesen Konflikt in meinen Augen besser, wie das, was das Citizen Journalism auf Twitter geschafft hat. Und aber was in meinen Augen immer noch besser ist wie Medien und wie Citizen Journalism, ist stets so eine Karte, wie man sie hier sieht. Da kannst du das viel deutlicher einordnen, was wo passiert, und hast es auch geografisch in der Timeline, wie du es wahrnehmen kannst. Und was ich aber auch sagen muss, ist, wenn man sich das dann so genau anschaut, dass man schon eine halbe Geheimdiensttaktik verwendet, um überhaupt einen Überblick zu haben, kommt man aber auch irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ja, was bringt mir das? Oder inwieweit komme ich jetzt damit voran? Also ich sage das, weil man oftmals halt weit davon entfernt ist und man vielleicht auch einfach wenig Einfluss auf das Geschehen vor Ort hat. Und ich bin sehr froh, dass wir heute so viele Zuhörer haben. Aber es ist auch immer ein Stück weit eine Ablenkung oder eine persönliche Zerstreuung, dass wenn du dir jetzt hier jedes einzelne Event anguckst, ja, was hast du davon? Also du siehst den Konflikt oder diesen wilden Dschungel, den man in Sachen Geopolitik manchmal wahrnehmen kann. Aber es bleibt halt auch der Fakt, dass man ja vor 50.000 Jahren, als wir noch mit 50 Leuten pro Stamm gelebt haben, da hat man ein, zwei schlechte Nachrichten bekommen und das war's. Hier kannst du jetzt runterscrollen und du siehst nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Also das hinterlässt auch Spuren. Also, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich die große Frage, ne? Also ich war letzten Dienstag im Stream beim Imp und da war es ja doch gerade ganz frisch, der Überfall auf Israel. Und der Imp hat gefragt, darf mich das nicht interessieren? Da habe ich gesagt, natürlich darf dich das nicht interessieren. Ja? Also ich meine, wer sich informieren möchte, der darf sich natürlich informieren. Und wer aber sagt, ich kann ja eh nichts machen. Also das ist schrecklich zuzugucken. Wer sagt, ne, da fühle ich mich eher hilflos, der muss natürlich auch nicht. Worauf ich jetzt aber eigentlich raus wollte, die Frage ist natürlich auch, also ne, worüber möchte ich mich informieren? Und da weiß ich nicht, machen die Medien teilweise einen ganz passablen Job und teilweise einen ziemlich schrecklichen Job. Also ich finde zum Beispiel, dass die deutschen Medien in meinen Augen viel zu viel auf beide Seiten eingehen. Ne? Das habe heute den Bill Maher-Joke geteilt, der gesagt hat, dass sich die amerikanischen Linken jetzt gerade aufführen wie Donald Trump. Da sind good people on both sides. Ich denke, man muss da schon unterscheiden, dass diese beiden Seiten eben moralisch auch nicht gleichwertig sind. Ja, ja. Aber am Ende ist halt die Frage, ne, worüber wollen wir sprechen, worüber wollen wir uns informieren? Also ich denke, da gibt's verschiedene Aspekte, den historischen, wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt sind, einen moralisch-philosophischen, der sagt, ja, was dürfen wir denn jetzt eigentlich erwarten? Also ne, was darf Israel jetzt, was dürfen sie nicht oder was sollten sie nicht? Einen völkerrechtlichen Aspekt, ich war zum Beispiel sehr enttäuscht heute von dem Beitrag Ronen Steinke in der SZ, wo er mit zwei Völkerrechtlern gesprochen hat, wo ich mir gedacht habe, also sorry, wenn ich schon Experten habe, dann stelle ich doch die komplizierten Fragen und lass die nicht so ein bisschen die Basics runterbeten. Ja. Also es ist die große Preisfrage, ne? Worüber wir eigentlich sprechen wollen, worüber wir uns informieren wollen. Und ich finde gerade so diese OSINT-Tools, die sind super spannend, aber halt auch für mich überhaupt nicht hilfreich, weil für mich ist das eine Flut von Einzelinformationen, die ich nicht verarbeiten und nicht einordnen kann. Und die Quelle, die wir jetzt eingeblendet haben, das ist Mario Norfond. Und der hat einen Co-Host, das Sulmeni. Also das war jemand, dem folge ich schon länger auf Twitter und der hat relativ viel Reichweite. Und als der amerikanische Wahlkampf so langsam angefangen hat, wollte Elon einen Twitter-Space machen und streamen. Und Twitter ist unter den Zuschauerzahlen zusammengebrochen. Und dann hat er mit seinem Co-Host noch einen Space aufgemacht und es waren halt 200.000 Leute und zum Beispiel Rudy Giuliani war auch in dem Stream und Senatoren und halt auch wirklich wichtige Leute. Der Stream war relativ lang und ziemlich interessant, wenn man Wahlkampf in den USA interessant findet. Und von ihm habe ich dann auch einen Twitter-Space angeschaut, als jetzt die Anschläge passiert sind und ich muss sagen, ist mir ziemlich sauer aufgestoßen, weil ich eigentlich immer jemand bin, der den Citizen Journalism ziemlich arg verteidigt und so. Und die haben zum Beispiel eine Meldung geteilt, wo es hieß, Biden approves 8 billion emergency military fund for Israel. Und ich denke mir so, nein, glaube ich jetzt nicht. Also du wirst nicht einen Anschlag haben und direkt 2 Stunden später an einem Samstag politisch so eine Entscheidung durchbekommen. Das kann ich mir jetzt einfach nur schwerlich vorstellen. Und sein Co-Host, der hat halt dann auch mit ihm ein Outfall gehabt, weil der eben ja Muslim ist und ziemlich pro-Palästina ist. Und da war ich dann in einem Twitter-Space, wo dann, weiß ich nicht, das relativ wild zuging. Also da war dann eine Sprecherin aus den USA, die das Bild von der Khaleesi von Game of Thrones hatte und die Palästinenser befreien möchte. Die hatten Leute von vor Ort aus dem Gaza. Und dann haben sie die ganze Zeit gerufen, ja, die Zios und es gibt keine Bilder von den 40 verstümmelten, getöteten Babys. Und das mit dem Festival, das ist überhaupt nicht passiert. Und die haben halt irgendwie alles in Frage gestellt, was halt so an Nachrichten rausgekommen ist. Und dann hieß es auch noch so, ja, und die getöteten Israelis, die waren ja innerhalb der Grenzen von 1967 und damit auch gerechtfertigt. Und das war halt alles so irgendwie drunter und drüber. Und ich dachte mir so, ja, palästinensische Seite, kann man auch beleuchten. Das Ding ist aber nur, man hat dann irgendwann die Standards halt einfach laufen lassen und hat es nicht mehr richtig auseinandergehalten. Auf der einen Seite war man überkritisch zu dem, was von der israelischen Seite kam und bei der palästinensischen Seite hat man halt sehr stark drüber hinweggeschaut. Als dann jemand erzählt hat, ja, wir haben eine 6-Personen-Wohnung und da leben jetzt 45 Menschen drin, wo ich mir dachte, okay, weiß ich jetzt nicht, kann sein, kann nicht sein, aber wenn ihr bei den Babys unbedingt Bilder sehen wollt, warum nicht bei dem? Und da ist dann bei mir dann auch wieder das Level erreicht, wo ich sage, ja, Channel 4 hat dann da für mich persönlich einen besseren Eindruck hinterlassen, weil es war weniger Wildstream durcheinander, wo irgendwer auf Twitter erzählen kann, was er will. Und bei Channel 4, da habe ich mir eine Stunde ein YouTube-Video angeguckt, das war so ganz gut balanciert und man hat auch beide Seiten sprechen lassen und das war dann für mich, um ehrlich zu sein, angenehmer. Und da war ich persönlich echt überrascht, weil, wie gesagt, Citizen Journalism mag ich eigentlich ziemlich. Also ja, es gibt halt vielleicht Themen, die sind dafür nicht so gut geeignet, aber wenn du nochmal zurückgehen magst auf das, was du gerade die Quelle davor, die du gezeigt hattest, denn da war was eingeblendet, was mir aufgefallen ist, dass da stand mit der UN, dass da Kollektivstrafen verwendet werden und dass die UN das quasi als Kollektivstrafe verurteilt hätte, den Angriff durch Israel. Und das ist halt so ein Ding, da geht es mir zu sehr durcheinander. Ja? Denn genau da. Indiscriminate Israeli military attacks amount to collective punishment. So. Das geht mir zu sehr durcheinander, denn das ist eine Active Combat Zone. Das ist ein Kriegsgebiet. Das ist die Front. Das Dumme ist halt, dass Gaza so klein ist, dass quasi alles Front ist. und dass die Zivilisten dort nicht raus und nicht weg können. Sonst könnte man, ne, und auch, dass die Terroristen ja sicherlich sowieso sich nicht in der offenen Feldschlacht stellen können und wollen. Aber was das nicht ist, ist eine Bestrafung. Also das ist, denke ich, da muss man ganz vorsichtig sein, wie man Dinge bezeichnet und wie man sie nicht bezeichnet. Denn ich finde es, das israelische Militär, die IDF, die gibt sich immerhin Mühe, ja. Also die hat jetzt den palästinensischen Zivilisten gesagt, sie sollen gewisse Landstriche verlassen, weil es dort zu Aktionen kommen wird. Und die Hamas hat darauf ihre eigenen Leute aufgefordert, nicht zu gehen. Und hat Straßensperren errichtet, um ihre eigenen Leute dran zu hindern, da dieses Gebiet zu verlassen. Und ich denke, das zeigt schon sehr, sehr klar, dass es hier nicht um eine Kollektivstrafe geht. Dass Israel im Zweifelfall sagt, uns ist dieser Kampfeinsatz so wichtig und die militärischen Ziele sind uns so wichtig, dass wir die Verluste von Zivilisten in Kauf nehmen. Und dass man darüber diskutieren kann, ob das proportional und verhältnismäßig ist, ja, das ist das eine. Aber zu unterstellen, dass Israel hier kollektiv die Zivilisten bestrafen würde, das finde ich ist nicht treffend. Da würde jetzt der andere Stream von dem Soleimani, der würde jetzt direkt einwerfen, ja, aber Elektrizität und Wasser wurde abgestellt. Also. Genau, schön, dass du es gesagt hast, denn das war auch so ein Punkt, der mich genervt hat bei diesem Artikel von dem Ronen Steinke in der Süddeutschen. Denn auch hier, ne, die interessante Frage, die sich ja hier stellt, ist, also einerseits ist es verboten, Bevölkerungen und Zivilbevölkerungen auszuhungern. Ja, das verbietet das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ganz explizit und ich kriege es aus dem Kopf nicht hin. Ich glaube, es ist Artikel 8 Absatz 2, 4. Irgend sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Müsste ich nachgucken. Aber es ist explizit verboten. Aber die Frage ist halt, ne, warum muss Israel seine Gegner versorgen? Denn es gibt ja immer noch eine Grenze nach Ägypten rüber. Und die Ägypter, die haben diese Grenze dicht gemacht. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, also warum sollte Israel seine Feinde, die ihm aktiv feindselig gesonnen sind, versorgen, während nebenan einer steht, nämlich Ägypten, und sagt, bleibt ihr mal da drüben, mir ist das nicht geheuer, denn die Ägypter sind ja auch, die haben eine Grenze zum Gazastreifen und die haben große Angst, also einerseits vor der Hamas, ja, also der Al-Sisi als Militärdiktator, der hat ja Angst vor dem Islamisten im eigenen Land und da sind wir wieder bei der verworrenen Geschichte. Muslimbrüder 1928 in Ägypten gegründet. Die Hamas sieht sich ja quasi als die Muslimbrüder auf dem palästinensischen Territorium, auch wenn sie erst 1988 gegründet wurde. Und die Muslimbrüder werden ja in Ägypten politisch verfolgt. Und deswegen haben die Ägypter halt auch, oder die ägyptische Regierung zumindest, gar keine Liebe für Hamas und misstrauen den Palästinensern so ganz grundsätzlich. Mhm. Ne? Und da sieht man, wie konfus und durcheinander das da alles ist. Denn der Konflikt ist ja nicht Israel gegen die Palästinenser, sondern da haben auch die ganzen Regionalmächte, Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, die haben da alle ihre Finger drin und alle auf ganz verworrene Art und Weise. In dem Palästinenser-Stream, in dem ich drin war, die haben zur Grenzöffnung nach Ägypten, haben sie auch direkt gesagt, es wurde ja von den Amerikanern gekauft und der Jude hat das befohlen. Also das durch den Präsidenten, der ist gekauft von den Amerikanern und ist der Wille von den Israelis, dass das so gemacht wird, damit sie eben ihr Open-Air-Prison haben. Also so haben sie es dort dargestellt. Und das Ding ist halt auch mit dem Strom, jetzt zu Friedenszeiten kommt über 50% vom Strom halt von Israel und die schicken dann auch immer eine Rechnung, die wird dann immer nicht bezahlt und nach ein paar Jahren tut man die Rechnung dann wieder stornieren und abschreiben und schenkt man den Leuten im Gaza. Und das ist halt auch, ja, also kannst du ja von denen nicht erwarten, dass sie dann die aktive Versorgung in so einer Situation übernehmen. Also die nächste Quelle, die wir jetzt haben, Axis of Resistance und Red Lines, weil das habe ich auch öfters gesehen, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist so ein Powder Cake, also so ein Schießpulverhaufen wie im Ersten Weltkrieg. Und da habe ich mich hier bemüht, das Institut for the Study of War ist eine ganz gute Quelle, natürlich mit amerikanischem Einschlag, aber ist eine ganz gute Quelle. Da hat man dann die verschiedenen roten Linien halt aufgelistet. Das wäre für Iran, conduct missile strikes into Israel from Iran and Lebanon, Yemen, and send fighters to Syria and Israel. Israel attacks Iran. Lebanese Hezbollah enter the war. Israel conducts ground operations into Gaza. Bei Hezbollah muss man dazu sagen, ja, die haben halt 100.000 Raketen. Also die können ziemlich viel Unheil anrichten, relativ schnell. Badr Organization attack US military positions. The United States intervenes in a war. Kataib Hezbollah Seida, ich spreche es auf jeden Fall falsch aus, Al-Shuada attacks military oppositions. The United States intervenes in a war. Und so geht es eben weiter, dass es auch zu den Houthis geht. Und ja, es ist halt eine vertrackte Situation, weil du halt regional viele Organisationen hast, die eben militant und ausgebildet und mit Waffen versorgt sind. Also, ja. Aber auch hier ist es ja interessant, ne? Also der Iran als schiitische Macht unterstützt die Hezbollah, die ja auch schiitisch getrieben ist, aber auch die Hamas, die sunnitisch ist. Also ich weiß nicht, wie weit diese Trennung bekannt ist. Also im Prinzip wie Katholiken und Protestanten sind das die zwei großen Richtungen des Islam. Und ähnlich wie früher Protestanten und Katholiken sind die sich halt nicht grün. Das heißt, alleine da sieht man schon, dass es ein gewisses Durcheinander gibt, dass der Iran mit der Hamas eine sunnitische, islamistische Organisation unterstützt, die eigentlich ja eher an Saudi-Arabien angelehnt sein sollte. Jetzt will aber Saudi-Arabien, hat jetzt über die letzten Jahre eine Entspannungspolitik gefahren, hat seine Hilfsgelder an Hamas zurückgefahren, zumindest offiziell. Und der Iran ist halt in diese Finanzierungslücke eingesprungen. Und es ist jetzt auch überhaupt nicht klar, was passieren wird. Also ich habe interessante Artikel gelesen, die halt gefragt haben, was passiert jetzt? Also ist Saudi-Arabien clever genug zu sehen, dass der Iran da vermutlich seine Finger im Spiel hat und als Regionalmacht diese Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien auch torpedieren möchte? Und reagieren sie entsprechend oder kriegen sie halt den Druck von der Straße, so dass sie diese Annäherung an Israel nicht aufrechterhalten können? Ja, ja. Ja, also die Grafik, die wir gerade gesehen haben, kam hier aus diesem Artikel. Und ja, wie gesagt, ist eine gute Quelle. Mir gefällt die immer ganz gut. Und hat natürlich dadurch, dass es US-based ist, amerikanischen Einschlag. Dann haben wir hier noch um die Diskussion, dass natürlich... vor antipalästinensischem Rassismus an deutschen Schulen. Dein Kind hat das Recht, Fragen von Lehrern nicht zu beantworten. Das heißt, wenn der Lehrer kommt und dein Kind fragt, du, was hältst du eigentlich von der Hamas? Oder wie stehen deine Eltern zu Hamas? Dann hat dein Kind das Recht, auf diese Frage nicht zu antworten. Dein Kind kann in diesem Fall beispielsweise auch sagen, Herr so und so, Frau so und so, ich möchte auf diese Frage nicht antworten, aber sie können gerne meine Eltern diesbezüglich fragen. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin auf die Idee kommt, eine Schweigeminute für Israel zu organisieren und dein deutsch-palästinensisches Kind sich selbstverständlich dabei unwohl fühlt, an dieser teilzunehmen, dann hat dein Kind das Recht, diese zu verweigern und der Lehrer, die Lehrerin haben das zu respektieren. Erkläre deinem Kind bestimmte Begriffe so, dass es sie auch wirklich verstehen und in einer Diskussion nutzen kann. Begriffe wie Apartheid, Kolonialismus, Siedler, Propaganda, Völkerrecht, Freiheitskampf, Blockade, Besatzung. Diese Begriffe, dein Kind muss diese Begriffe kennen und muss wissen, wie es diese Begriffe klug in einer Diskussion einbaut. Wenn dein Kind jetzt für das Palästinensischsein, für die palästinensische Solidarität kriminalisiert wird und stigmatisiert wird und dem Kind vorgeworfen wird, Terrorismus zu befürworten und so weiter, dann ist es deine Aufgabe als Mutter, als Vater, dass du die Schule zur Rede stellst. Dann ist es deine Aufgabe, dich an eine Antidiskriminierungsstelle, die es in Deutschland gibt, zu wenden, dort mit einem Beauftragten zusammen in die Schule zu gehen und diesen Fall zu klären. Es mag sein, dass du das Gefühl hast, ein solches Gespräch wird weniger erfolgreich sein, man kann nicht mit antipalästinensischen Rassisten reden, die sind so festgefahren auf deren zionistische Vision und so weiter. Ich gebe dir da recht, aber es ist gar nicht deine Aufgabe und es ist nicht dein Ziel, diesen Lehrer von deiner Position zu überzeugen. In der Regel wirst du es nicht schaffen. Deine Aufgabe ist es ja, dein Kind an allererster Stelle zu schützen und zweitens dein Kind zu erziehen. Dein palästinensisches Kind wird sehen, dass die Zeiten, in denen man als Palästinenser in Deutschland geschwiegen hat über antipalästinensischen Rassismus, vorbei sind. Das ist deine Aufgabe. Lehrer können manchmal so richtig klug sein und genau wissen, wie sie dein Kind quasi fangen. Sie können zum Beispiel zu deinem Kind kommen und sagen, ja, es ist total schlimm, was gerade in Palästina und Israel passiert und es ist so traurig, dass so viele Zivilisten sterben und es tut mir leid, du hast ja auch Familie im Gazastreifen, ich hoffe, da ist alles okay. Und dann, so nach im Laufe des Gesprächs, kann der Lehrer dann sowas sagen wie, aber was, sag mal, was schlägst du denn als Lösungsansatz vor? In diesem Fall sollte dein Kind nur eine Antwort liefern, gar nicht um den heißen Brei herumreden, ja und aber wenn, bla, nein. Israel hat sich an das Völkerrecht zu halten. Israel sollte für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Israel hat das Rückkehrrecht, hat sämtliche UN-Resolutionen zu akzeptieren und sich dem Völkerrecht zu unterordnen. Erst dann, wenn das... Lebt die Frau in der DDR oder welche Lehre hat die da im Kopf? Oder ist die Nichte von Savan Chibli? Wie heißt sie? Wie spricht man das aus? Safsan, ja. Ja, ihr habt das Bild, da gab es ja einige Videos auch von der einen Frau, die interviewt wurde, die dann gesagt hat, ja, ich habe das zu Hause gefeiert, Hamas gut, stark. Da gab es ja einige so Bilder und ja, das ist halt, du hast innerhalb von einem komplexen System, wie jede Nation das ist, halt auch Subsysteme, die eben ein Abbild von anderen Systemen sind und in dem Fall eben von den Leuten aus aus dem Gazastreifen. Und ich fand es halt krass, wie wichtig dieser Dame das bereits war, dass sozusagen um die Ansicht des Kindes gerungen wird. Also ich weiß nicht, ich versuche eigentlich Politik so nicht wegzuhalten von meiner Tochter, aber ich reibe sie nicht so unter die Nase. Also. Naja, ich sag mal so, wenn man, also auch hier wieder möchte ich eine Lanze brechen für Differenzierung, ne? Also zum einen finde ich, hat sie völlig recht. Ja, also die Kinder sind da rauszuhalten und das gilt für alles. Also wenn wirklich jemand versucht, ein palästinensisches, ein arabisches Kind, wie auch immer, da reinzuziehen, ja, dann halte ich das für nicht gut. Und das Kind hat ein Recht drauf zu sagen, hey, ich muss dir nicht erzählen, was meine Eltern machen. Ja, das wären ja DDR-Methoden, ja. Also ich finde, da hat sie völlig recht. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das jetzt groß passiert. Also wenn ich mir so vorstelle, wie die meisten Lehrer, die ich kenne, so ticken, dann sind die ja eher so, dann teilen die vermutlich viele dieser Ansichten. Also ich meine, wir haben ja auch jetzt in diesen 2 Minuten wieder unglaublich viele der Propaganda-Versatzstücke gehört. Ja, Israel, Besatzer, bricht Völkerrecht. All das ist ja so in der Klarheit, wie sie das da darstellt, überhaupt nicht richtig. Und viele Lehrer, die ich kenne, sind aber ja auch, also würden das eher unterschreiben, was sie sagt, als da den jetzt uneingeschränkt irgendwie sich auf die Seite Israels zu stellen. Geoffrey Miller, cancel culture was about treating mild or moderate differences of political or scientific opinion as if they were the moral equivalent of advocating for genocide and then ruining people's life for it. By contrast, when people explicitly support terrorist groups that actually engage in mass rape and murder, that have genocide as their stated goal, and then others are reluctant to hire those advocates of terrorism, that seems kind of different from cancel culture as usually defined. Arguably, that's just being responsible and ethical and watching out for your other employees. Er ist gut, ich mag ihn. Ja, also da tun die Nicht-Linken jetzt plötzlich auch auf Cancel Culture setzen. So viel zur Doppelmoral. Nein. Ja na doch, finde ich, ist schon auch ein guter Kommentar, ne? Weil so ist es ja. Also das wir sollten schon auch aufpassen, dass wir jetzt nicht die Rechte derjenigen auf den Rechten derjenigen rumtrampeln, die auch Meinungsfreiheit haben. Also natürlich ist die durch Gesetze begrenzt, aber so falsch ich das finde, bin ich der Meinung, sollten Leute ihr, also nur dieses Video, was diese Frau da gemacht hat, die Nichte hier von Safsan, ich finde, die sollte das tun dürfen. Ja, das gehört zur Meinungsfreiheit dazu, dass wir so einen Scheiß aushalten müssen. Ja, das stimmt. Ja. Andererseits habe ich es ja selber auf Twitter geschrieben, dass zum Beispiel Malcolm Ohanwe, ne, bei jeder Mikroaggression kriegt er Herzrasen, aber der Überfall auf Israel war dann für ihn wohl zu makro, um überhaupt Thema wert zu sein. Und dann hat er sich ja dann doch noch geäußert und um Kopf und Kragen geredet. Ja, ich habe seine Kommentare, die hätte ich noch mit aufnehmen sollen, die habe ich weggelassen, aber der war auch gut. Der hat es ja ziemlich hart angegangen, also. Ja, und aber nicht, auch nicht zum ersten Mal. Also, der Malcolm ist schon ganz interessanter Fall. Also, ich finde es faszinierend, dass man ihm das so lange hat durchgehen lassen, bis jetzt wirklich mal öffentlich-rechtliche Sender gesagt haben, okay, jetzt ist zu viel, jetzt wird er nicht mehr beschäftigt. Und dann hier, Tara Bull, did you know that in order to justify the Gulf War, George H.W. Bush intentionally manufactured a story about Iraqis taking babies from their incubators and leaving them to die? It turned out Naraya was the daughter of Kuwait's ambassador to the U.S. Her testimony was organized as part of Citizens for Free Kuwait public relations campaign. This itself was a front group created by the American PR firm hired by the Kuwaiti government. Could similar tactics be used to involve the U.S. foreign conflict with Israel and Hamas? Und da muss ich sagen, als ich das erste Mal den Claim für den 40 toten Babys gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben, ist mir auch hier diese Story eingefallen. Und mein nächster Gedanke war dann, ich will die 40 gar nicht sehen. So, es steht jetzt im Raum und es steht zur Debatte und ich will das aber auch nicht verifizieren. Und ich habe dann am Ende zweimal Bilder gesehen und ich muss halt auch sagen, weiß ich jetzt nicht, so toll, ich habe das jetzt in Teilen verifizieren können, dass es wahr ist, aber es ist irgendwie eklig, also oder grausam oder ja. Also ich habe sie mir nicht angeguckt und ich möchte sowas auch nicht sehen, das muss ich nicht sehen. Aber ich finde es halt interessant, ne, weil das, was sie da sagt, das stimmt ja. Ja, da hat damals die Bush-Regierung gelogen, genauso wie die Erzählung von den Massenvernichtungswaffen gelogen war. Und gerade deswegen denke ich halt, ist es so wichtig, dass wir unsere Regierung und so weiter, dass wir da höchste Maßstäbe ansetzen und erwarten. Also das, weil wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ja? Also wer es einmal macht, dem ist es zuzutrauen, dass er es wieder tut. Also ich glaube jetzt in diesem Fall nicht, dass das mit den Babys erfunden ist. Aber ja, ganz grundsätzlich, genau deswegen muss man das ja so hart kritisieren. Ja, ja. Und hier die Quelle S2 Underground Actual. Die haben auch ein sehr gutes Video gemacht zum Fifth Generational Warfare, ist auf ihrem YouTube-Kanal. Und auf ihrem Twitter haben sie eben relativ gut gemachte Updates, wo ich halt auch nochmal darauf hinweisen soll, in so geopolitischen Sachen, folgt bitte so Ausnet-Accounts, also die das wirklich professionell bearbeiten, weil oftmals das, was in die Timeline gespült wird, das könnt ihr nicht so ganz so für voll nehmen, weil es basiert auf Algorithmus, basiert auf Marktschreierei. Ich habe unzählige Accounts, die Sachen absolut hochgespielt haben, weil du natürlich auch einen Paycheck bekommst, wenn die Impressionen hoch genug sind auf Twitter und man dann natürlich nach Aufmerksamkeit hascht und halt, ja, am Ende ist man dann fehlinformiert oder missinformiert. Dann ist dann so ein Account wie dieser hier einfach angenehm, weil er Licht ins Dunkel bringt und halt auch noch ein bisschen besser gemacht ist, wie das, was man sonst von den Medien sieht. Also jetzt mal ausgenommen von der Foreign Affairs oder so. Ja, geht weiter. Ich habe nichts dazu zu sagen. Ja. Hier The Lucifer Principle, weil vielleicht auch die Stimmen aufkommen werfen, ob es ein gutes Buch in Richtung Mittleren Osten gibt. Da habe ich jetzt hier ein Buch, das dreht sich nicht um den Mittleren Osten, aber das verwendet aus komplexer Systemtheorie und Biologie bestimmte Grundprinzipien, wissenschaftliche, um einen Blick drauf zu werfen, wie sich Menschen organisieren in großen Systemen, also in Superorganismen. Und die Idee ist, dass man eben ein selbstorganisierendes System hat, ein Superorganismus, Memes und sogenannte Cluster of Memes oder Memeplexe. Das bedeutet, Memeplex wäre zum Beispiel das Christentum oder der Islam oder Kommunismus oder Faschismus oder Demokratie. Das sind alles Memeplexe, wo du kleinere Memes innerhalb dieses Memeplexes hast, die sich selbst replizieren. Dann hast du das neurale Net, also die Menschen, die diesen Memeplex kennen und sich in ihm selbst zu Hause fühlen, identifizieren. Die reden natürlich miteinander. Dann hast du einen Gruppengeist und dann hast du als fünftes Prinzip die Pecking Order oder die Statushierarchie. Also natürlich auch mit Militär, Zivilist, Scholar, Priester etc. Und ich meine, dass dieses Buch zwar so ein bisschen, ja, so super rational und kühl und schon fast ein bisschen entmenschlichend in der Wissenschaft auf den Mensch guckt, also dass so ein bisschen das Herz fehlt, aber in der Analyse her, die ein ganz gutes Grundstimmung oder Grundidee gibt, wie du so Konflikte einfacher organisieren kannst. Und ich meine, dieses Buch ordentlich zu Ende gedacht tut viele Konflikte eigentlich sogar wieder vermenschlichen, weil man halt sieht, ja, gegenseitig, genau zu dem bin ich auch fähig, wenn ich halt in deren Schuhen rumlaufe. Und das Buch hier ist einfach eine wahre Goldmine, um die Sachen mit mehr, ja, Nüchternheit oder Unaufgeregtheit wahrzunehmen. Also, das Buch wurde von einem Juden geschrieben. Howard Bloom, guter Mann. Ja, hast du auch einen guten Punkt angesprochen, ne? Also die Nüchternheit. Also ich meine, das sehen wir ja jetzt auch auf Twitter und den ganzen Medien, wie stark da überall emotionalisiert wird. Vielleicht versuchen, sich nicht so stark emotionalisieren zu lassen, wenn man das. Ja. Wenn man den kühlen Kopf behalten will. Ich meine, wer sich aufregen will, bitteschön, regt euch auf. Aber damit ist halt auch niemandem geholfen. Ja, genau. Und in die Aufregung tut dieses Buch direkt auch ein, in die Kerbe reinschlagen. Hat auch nichts direkt mit dem Mittleren Osten zu tun. Aber The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Jonathan Haidt, schon wieder ein Jude, Haidt-Rabatt. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch, was moralische Fundaments Theorie erklärt. Das ist eine Art und Weise, wie du Ansichten von Menschen einordnen kannst. Und es gibt drei verschiedene Stämme in Sachen Politik. Das wäre dann einmal eher die Linken, dann einmal die Konservativen, einmal mehr die Libertären. Und in dem Buch wird eben auch ein sehr wichtiges Prinzip vorgestellt, und das ist die Idee vom perfekten Bösen. Und das perfekte Böse ist einfach, das schlägt in eine kognitive Fuge rein, die wir einfach von der Natur haben mitvererbt bekommen, indem wir einen Gegner eben vollkommen abwerten können durch Bias in unserem Kopf. Und das Buch geht halt sehr gut auf diesen Mythos vom perfekten Bösen ein. Und das führt halt auch dazu, wenn man das durchdenkt, dass man halt auch wieder nüchterner, trockener und weniger emotional an die Sache drangeht, wenn man dieses Prinzip kennt. Weil was ich in den ersten Tagen gesehen habe, ist halt dieses direkte Zurückschnellen in einfach diese psychologischen Grundmuster, die dann eben ein perfektes Bild vom perfekten Bösen zeigen. Ich habe dann auch Ben Shapiro gesehen, der hat ein relativ gutes Video zu den Opfern gemacht, aber seine Überschrift von dem Video war The Face of Absolute Evil. Ich denke mir halt auch so, weiß ich jetzt auch nicht. Absolut ist es nicht in meinen Augen. So, und dieses Buch, das hilft halt auch in der generellen Analyse, das nüchterner und trockener zu analysieren. Also, weiß gar nicht, gibt es das auf Deutsch? Das ist, soweit ich weiß, ist das schon übersetzt worden. Also, ja. Also vielleicht, also ich mag den auch sehr gerne, den Jonathan Haidt, und man sollte vielleicht nochmal betonen, wofür er absolut bekannt ist. Und er ist nämlich der Begründer oder einer der Mitbegründer der Moralpsychologie, die sich eben nicht aus philosophischer, sondern aus psychologischer Perspektive mit diesen Fragen beschäftigt hat, warum wir so ticken, wie wir ticken und wo wir uns eben beeinflussen lassen und wieso und weshalb, und dass wir halt leider nicht so die ganz nüchtern rationalen Wesen sind, die wir manchmal gerne uns einreden zu sein. Für die, die später dazugekommen sind, mache ich nochmal Werbung für meinen Kanal Vorpolitisch. Ihr findet mich auf Twitter, folgt gerne rein oder auf Podcast-Plattformen oder eben auch hier auf YouTube. Und da habe ich ein Gespräch geführt mit dem Philipp Hübel. Da ging es genau um diese Punkte. Da hat er nämlich genau auch diese Themen zusammengetragen, welche psychologischen Eigenschaften eben auch dazu beitragen, dass wir vielleicht eher konservativ oder progressiv oder eben, wie du sagtest, die dritte Richtung liberal, libertär ticken. Kann ich nur empfehlen, finde ich, ist sehr gut erklärt von dem Philipp. Jetzt habe ich sein Buch nicht im Kopf, wie das heißt. Die aufgeregte Gesellschaft, glaube ich. Ah, das kenne ich sogar. Gutes Buch. Ja, gutes Buch, cooler Typ. Ja. How Terrorism Ends, Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns. Es passt vielleicht als Buch nicht hundertprozentig auf Mittleren Osten-Konflikt, weil er halt doch ein bisschen verzwackter ist oder halt länger besteht. Aber passt eigentlich schon auch. Es ist einfach ein hervorragend geschriebenes Buch, was unter all den Büchern, die ich über Terror lesen musste, einfach heraussticht, weil es halt kühl, nüchtern und trocken in die Richtung geht. Wie hört es auf? Was kann man machen? Wie sind die historischen Beispiele? Welche Policies helfen? Und das Buch hat mir halt auch geholfen zu verstehen, dass es meist an Kommentatoren um Terror einfach ziemlicher Schwachsinn ist und sehr viel Emotionen und sehr viel Aufbauschen und sehr viel, ich brauche Auflage und wir lieben alle Terror und wir feiern es, sonst würden wir nicht so viel uns darüber unterhalten. Und das wie man es wirklich löst und wie man es wirklich aus der Welt bekommt, dass es halt irgendwie weit zurücksteckt. Also, ja. Und was empfiehlt er oder was beschreibt er als sinnvolle Strategie? Zum Beispiel ist das Töten von einem Anführer furchtbar, weil das tut die valorizen, also das macht die zu Helden. Und dass Verhandlungen zum Beispiel auch relativ selten erfolgreich sind. Und dass man aber mit Partizipation zum Beispiel das erreichen kann, dass der Terror aufhört und dass bei der Zivilbevölkerung generell der Terror nicht gut ankommt und dass die ganze Taktik halt einfach darauf abzielt, dass man zwar den furchtbaren Terror macht, aber die Macht des Staates provozieren und dieser Staat dann größeren Terror anrichtet und wie man halt aus der Spirale rauskommt. Also. Ja, cool. Sex and War and How Biology Explains Warfare, Terrorism and Offers a Path to a Safer World. Ja, ist in meinen Augen auch zwar wieder nicht direkt auf den Palästina-Konflikt, gibt aber einfach ein gutes Rahmenwerk, weil manchmal wird die Biologie ein bisschen zu weit nach hinten gestellt und die Tendenz, dass wir halt Gewaltverbrechen vergehen, das ist wie jeder kann unter den idealen Umständen zu einem Totalitären gemacht werden, zu einem Kultmitglied, zu einem Terrormitglied und einfach auch mal auf die biologischen Ursachen und Erklärungen von Krieg eingehen, ist in meinen Augen nie verkehrt, weil das einfach einen zur Ruhe bringt und das einen weniger dieser endlosen News-Spirale die Welt sehen lässt, wo es einfach nur immer Krieg und Krise gibt, sondern halt man auch versteht, wo die biologischen Ursachen sind im Menschen einfach, weil wir halt einfach Menschenaffen sind. Also. Ja. Ja, also das ist ganz interessant, ne? Weil ich meine, Krieg ist ja eine typisch menschliche Sache. Also ich würde sagen, Krieg ist als organisiertes Vorgehen erst dann erreicht, wenn wir uns wirklich organisieren und wenn wir sowas haben wie Waffen. Und da würde ich jetzt sagen, gehören so Konflikte wie zwischen Bonobos und so halt irgendwie nicht dazu. Ja, ja. Alone in the Sand, Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East. Ja, historisches Buch, mir hat das ziemlich gut gefallen. Ja, es ist halt einfach, wie soll ich sagen, wenn du über den Mittleren Osten wirklich Bescheid wissen möchtest, gibt es nicht nur dieses eine Buch, sondern du musst halt ein paar Bücher lesen, damit du halt so einen Grundüberblick bekommst, weil es einfach komplexer ist, wie das auf den ersten Anschein aussieht. Und dieses Buch hat mir einfach sehr gefallen. Also, ja. Ja, kann ich nichts zu sagen, kenne ich nicht. Und dann noch Leaderless Jihad, Terror Networks in the 21st Century, ist ein Buch, was deutlich mehr Irrtümer über Terror aufräumt, wie das sie in die Welt setzt. Geht auch ein bisschen auf Diskriminierung ein und ist einfach ein sehr gut geschriebenes Buch. Und der Autor ist dasselbe Autor wie von dem nächsten Buch, Turning to Political Violence. Und es waren einfach unter den ganzen Büchern zu Terror, die ich gelesen habe, zwei, die halt einfach positiv rausgestochen sind. Also hier das hier. Hier in dem Buch gehen sie zum Beispiel auch darauf ein, dass die Liberalen halt auch mal ihre Terrorkampagnen hatten. Und das erdet einen dann halt auch wieder so ein bisschen, wenn man halt einfach dran denkt, ja, ist halt noch der König da war. Er hat halt Liberale mal ein bisschen Bombenanschlag gemacht und das tut den Leuten im Westen auch mal gut, dass man daran erinnert wird. Also, ja. Naja, das ist, also ich meine, erstmal ist Terrorismus ja eine Strategie. Und es ist eine ziemlich, ja, brutale Strategie, aber es ist eine Strategie und und eine alte. Funktioniert, also es ist eine alte Strategie und wenn es funktioniert, dann wird schon irgendwer die wieder ausgraben. Ne? Also ich meine, dieser Leaderless Jihad hat ja auch einen ganz einfachen strategischen Grund. Also ich habe mal eine Folge gemacht, das Stichwort stochastischer Terrorismus wird ja von gewissen Kreisen heute gerne verwendet, um das zum Beispiel Radikalfeministinnen oder so vorzuwerfen. Dann heißt es so, ihr redet böse über die Gruppe XYZ und dann ist das stochastischer Terrorismus, weil könnte ja sein, dass denen dann irgendwann mal jemand aufs Maul haut. So, also ein ganz krudes Verständnis von Politik. Aber da ist natürlich ein wahrer Kern dran, denn als man angefangen hat, damals gezielt die Führer, das Leadership auszuschalten, gerade bei Al-Qaida und Co., kam halt der Punkt, wo man sich eine Strategie ausdenken musste, wie man dezentraler agiert. Und dann hat man im Prinzip den Leaderless-Ansatz der alten Anarchisten wiederentdeckt. Muss ich lügen, 1920er Jahre, glaube ich, war das. Wo man ja schon mal gesagt hat, wir brauchen ja gar keine Anführer. Wir müssen im Prinzip nur das Wissen in die Welt schicken. Heute geht das ganz einfach über Internet. Ja, also jeder von uns könnte jetzt googeln, wie man Bömpchen baut. Das lässt sich bestimmt einfach finden. Also ich weiß noch, damals zu Vor-Internet-Zeiten, kennt noch jemand das Anarchist Cookbook? Ja. Das haben wir damals auf Diskette geteilt. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen verraten, wie alt ich bin. Sowas gibt es heute bestimmt auch noch. Das heißt, ich brauche im Prinzip eigentlich nur die Anleitungen in die Welt zu setzen und dann die Aufrufe zu teilen, Leute, werdet aktiv. Und irgendeiner wird sich dann irgendwann schon berufen und bemüßigt fühlen, was zu unternehmen. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt so in den nächsten Wochen in der westlichen Welt noch sehen werden an Attentaten auf jüdische Einrichtungen, jüdische Schulen. Da rechne ich ehrlich gesagt nicht mit dem Schlimmsten, weil schlimmer geht immer. Aber also ich gehe davon aus, da werden noch unangenehme Dinge passieren. Ja, ich auch. Also, ja. Damit hätten wir es soweit. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben den einen oder anderen Tipp oder Idee, Gedanken interessant finden können. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich an Sepp, vorpolitisch, ist auch auf Twitter zu finden, YouTube und was war's, Spotify? Genau, überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, von meiner Seite aus würde ich noch sagen, make Wald, noch not war. Also geht in den Wald und ja, damit hätten wir es soweit. Und vielen lieben Dank an den Chris, der uns moderiert hat. Also der hat uns hier alles eingeblendet. Ja, also danke Chris, danke Zuhörer, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und ja, danke dir, Abel, dafür, dass du es organisiert und mich eingeladen hast. War schön hier zu sein. Hat Spaß gemacht. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was der schadet.